Die Arbeit des Hafens Sinuiju in Bezirk Nordpyongan bauten ein neues Backhausschiff von 100 Tonnen Kapazität und ließen es auf dem Fluss am Nok vom Stapel. Damit ist es nun möglich, den wachsenden Bedarf an Zuschlagstoffen auf den wichtigen Bauplätzen des Bezirkes reichlich zu decken und den Transport auf dem Fluss weiterzuentwickeln.